Erster Jahwe sagte zu Mose, geh zum Pharao. Sag ihm, Jahwe, der Gott der Hebräer, spricht. Lass mein Volk gehen, damit sie mich dienen können. Zweiter, wenn du mein Volk nicht gehen lässt und sie weiter festhältst. Dritter, dann wird Jahwe deine Tiere auf dem Feld krank machen. Pferde, Esel, Kamele, Rinder und Schafe werden sterben. Vierter, Jahwe wird die Tiere der Israeliten schützen. Kein Tier der Israeliten wird sterben. Fünfter, Jahwe sagte, morgen wird das passieren. Es wird im ganzen Land geschehen. Sechster, am nächsten Tag tat Jahwe, was er sagte. Alle Tiere der Ägypter starben. Aber kein Tier der Israeliten starb. Siebter, der Pharao schickte Leute, um zu sehen. Kein Tier der Israeliten war tot. Der Pharao blieb stur. Er ließ das Volk nicht gehen. Achter, Jahwe sagte zu Mose und Aaron, nehmt Ruß aus dem Ofen. Mose soll ihn vor dem Pharao in die Luft werfen. Neunter, der Ruß wird zu Staub über Ägypten. Menschen und Tiere bekommen schlimme Wunden. Zehnter, sie nahmen den Ruß und gingen zum Pharao. Mose warf ihn in die Luft. Menschen und Tiere bekamen schlimme Wunden. Elfter, die Zauberer konnten Mose nicht helfen. Sie hatten auch schlimme Wunden. Alle Ägypter hatten diese Wunden. Zwölfter, Jahwe machte den Pharao stur. Er hörte nicht auf Mose und Aaron. Jahwe hatte es Mose gesagt. 13. Jahwe sagte zu Mose, geh morgen früh zum Pharao. Sag ihm, Jahwe, der Gott der Hebräer, spricht. Lass mein Volk gehen, damit sie mich dienen können. 14. Dieses Mal sende ich alle meine Plagen. Du, deine Diener und dein Volk werden leiden. Du sollst wissen, es gibt keinen Gott wie mich. 15. Ich hätte dich und dein Volk töten können. Ich hätte euch von der Erde nehmen können. 16. Ich habe dich leben lassen. Ich will dir meine große Macht zeigen. Mein Name soll auf der ganzen Erde bekannt sein. 17. Du willst mein Volk immer noch nicht gehen lassen. 18. Morgen um diese Zeit sende ich starken Hagel. So einen Hagel gab es nie in Ägypten. Seit Ägypten existiert, gab es das nicht. 19. Schicke deine Leute und bringe die Tiere rein. Bringe alles von draußen in Sicherheit. Menschen und Tiere draußen werden sterben. Der Hagel wird sie töten. 20. Manche Diener des Pharao hatten Angst vor Jahwe. Sie brachten ihre Sklaven und Tiere ins Haus. 21. Andere hörten nicht auf Jahwe. Sie ließen ihre Sklaven und Tiere draußen. 22. Jahwe sagte zu Mose, hebe deine Hand zum Himmel. Hagel soll auf ganz Ägypten fallen. Auf Menschen, Tiere und Pflanzen. 23. Mose hob seinen Stab zum Himmel. Jahwe sandte Donner, Hagel und Feuer. Hagel fiel auf Ägypten. 24. Es war sehr starker Hagel und Feuer. So etwas gab es nie in Ägypten. Seit Menschen dort lebten, gab es das nicht. 25. Der Hagel tötete alles draußen in Ägypten. Menschen und Tiere starben. Der Hagel zerstörte alle Pflanzen und Bäume. 26. Nur in Gosen fiel kein Hagel. Dort lebten die Israeliten. 27. Der Pharao rief Mose und Aaron. Er sagte, ich habe falsch gehandelt. Jahwe hat recht, ich und mein Volk haben Unrecht. 28. bittet Jahwe, dass der Hagel aufhört. Es ist genug Donner und Hagel. Dann lasse ich euch gehen. Ihr müsst nicht länger hier bleiben. 29. Mose sagte, ich gehe aus der Stadt. Ich werde zu Jahwe beten. Der Donner und Hagel werden aufhören. Du sollst wissen, Jahwe gehört die ganze Erde. 30. Aber ich weiß, du und deine Diener. Ihr habt noch keine Angst vor Jahwe. 31. Der Flachs und die Gerste waren kaputt. Die Gerste hatte schon Körner. Der Flachs hatte schon Blüten. 32. Der Weizen und der Spelt waren nicht kaputt. Sie wachsen erst später. 33. Mose ging vom Pharao weg aus der Stadt. Er betete zu Jahwe. Der Donner und Hagel hörten sofort auf. Es regnete nicht mehr. 34. Der Pharao sah, dass alles aufhörte. Er und seine Diener blieben stur. Er wollte Israel immer noch nicht gehen lassen. 35. Der Pharao blieb stur. Er ließ die Israeliten nicht gehen. Jahwe hatte es Mose gesagt.